Der gesellschaftliche Einfluss der Kirche wurde also transformiert. Bestand er früher in der Verkörperung und Verkündung der frohen Botschaft von der Erlösungstat Jesu Christi, ist er heute das Resultat von Organisationsgröße. Aus religiöser Sicht kann man nur konstatieren, was für ein Abstieg. Zugleich hat die Kirche es aufgegeben, dem Staat Grenzen aufzuzeigen. Das letzte Mal, als das geschah, war die Rede Papst Benedikt XVI. 2011 im Bundestag bei seinem Staatsbesuch in Deutschland, als er den heiligen Augustinus mit den Worten zitierte: »Nimm vom Staat das Recht weg, was bleibt dann als eine große Räuberbande?« Die Kirchen nennen das Verbrechen der legalen Tötung ungeborener Menschen aus Gründen der Bequemlichkeit nicht mehr beim Namen. Die einzige im Bundestag vertretene Partei, die in dieser Sache noch eine christliche Position vertritt, wird von etlichen Bischöfen gar als unwählbar bezeichnet. Die ethische Entgleisung unseres Lebens ist den Oberhirten kein Wort und keine Zeile mehr wert. Dazu gehört die totale Pornografisierung des Lebens, bis hinein in die Kinderzimmer und Kindergärten, das Ausleben sexueller Spielarten in aller Öffentlichkeit statt im eigenen Schlafzimmer und die Ausbeutung der Leistungsträger. Und dazu gehört auch die Verfolgung von Christen in den Klassenzimmern der Nation, ausgeübt von Einwanderern aus Ländern mit entsprechender Tradition und die staatlich gewollte und geförderte Zerstörung der Ehe und der Familie. All das wird politisch korrekt totgeschwiegen. Wäre Jesus so politisch korrekt gewesen wie unsere obersten Seelsorger, dann hätten sich weder Römer noch Pharisäer an ihm gestört. Die Erlösungstat wäre ausgefallen, die Gründung der Kirche und des Christentums auch. Dabei müssen die Herren und Damen nur die Augen aufmachen und aufhören, sich zu weigern, die Früchte dieser Politik zu sehen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, ist der Hinweis, den die Heilige Schrift bei der Frage nach den falschen Propheten gibt. Wahrscheinlich verhindern das aber die Sonnenblenden steuerfinanzierter Dienstfahrzeuge, die dem alimentierten Leben als Scheuklappe dienstbar sind. Was also ist die Rolle der Religion in einer wiedererrichteten freien Gesellschaft? Die Konzentration auf die Seelsorge, die Erziehung der Kinder in den Werten, Traditionen und im Glauben des buchstäblich wieder so zu nennenden christlichen Abendlandes, die Mahnung vor der Werteerosion, die Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs mit klarem christlichem Bekenntnis ohne Schwanken und Wanken, das Streben nach dem Titel Verteidiger des Glaubens, die Bereitschaft zum Zeugnis nicht auch, sondern gerade dann, wenn es zum persönlichen Nachteil gereicht. Mit dem aktuellen Personal können wir das aber vergessen. Darum müssen wir auch ihm erlauben, zu scheitern. Kunst, Kultur und Musik. Das kulturelle Leben erscheint auf den ersten Blick als Fremdkörper neben den vier anderen Wertesäulen einer freiheitsliebenden Zivilisation. Werte sollen ja Verhalten beeinflussen, Regeln vermitteln, die als Ökosystem der Freiheit fungieren, indem sie unter anderem die Rechtsstaatlichkeit begründen. Wie passen Kunst, Kultur und Musik da hinein? Sie entstehen ebenso wie andere Güter in einem Spannungsfeld aus Angebot und Nachfrage. Die größten Kunstwerke der Geschichte wurden von Künstlern geschaffen, die sich zugleich als Unternehmer verstanden, um ihre Kunden, Fürsten, Könige und Päpste davon überzeugen konnten, dass sie ihnen etwas von unvergleichlich bleibendem Wert liefern können.